Abschnitt 139 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dat Mäken von Prakel. Et ging mal ein Mäkel von Prakel na de Sünd-Annen-Kapellen unna der Hinneburg. Und weil et gerne en Mann heben wollen und ock meinte, et wäre süß, neimes in de Kapellen, sau sank et. O Hilge Sünde Anne, hält mir doch bald zum Manne, du kennst'n ja wohl, hi wohn vom Sudmadore, het gele Hore, du kennst'n ja wohl. Der Köster stand aber hinter der Altare und hört dat, da reb er mit ner ganz schnöderigen Stimme, du kriegst'n nick, du kriegst'n nick. Dat Mäken aber meinte, dat Marienkinneken, dat biete Mutter Annes deit, hätte üb dat zu roben, da war et Bäuse und Reib, pepperle pep, dumme Bläh. Halte Schnuden und lade Möme küren. Ende von Abschnitt 139.